Work, work, work, work, work, work. Warum uns die Arbeitslosen unheimlich sein müssen. Arbeitslosigkeit ist kein Schicksal, das ein paar Menschen überraschenderweise widerfährt. Früher dachte ich das. Und es war mir peinlich, dass es ausgerechnet meine Eltern getroffen hatte. Ich versuchte unsere Situation vor Freunden und in der Schule zu verheimlichen. Sie hätten genauso gut Syphilis haben können, so peinlich war es mir. Aber Arbeitslosigkeit prägt uns alle, selbst wenn wir das Gefühl haben, dass sie uns nicht betrifft. Es gibt eine sehr einfache Antwort auf die Frage, warum wir Arbeitslosigkeit brauchen. Wir leben im Kapitalismus und im Kapitalismus gibt es im Grunde zwei Arten von Menschen. Die einen geben ihre Arbeit, um dafür Geld zu bekommen und sich mit diesem Geld ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Die anderen nehmen diese Arbeit und verdienen an ihr Geld. Die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden also gemeinhin falsch herum verwendet.